Mitten im großen Nordmeer liegt die Insel Berg. Seit Generationen hatten die Wikinger gegen die Drachen gekämpft und die Kämpfe waren verbissen. Doch eines Tages hatte sich alles verändert. Der junge Wikinger Higgs traf auf einen Drachen, den Nachtschatten ohne Zahn. Gemeinsam hatten sie den Menschen von Berg gezeigt, dass man Drachen nicht bekämpfen musste. Nein, man konnte mit ihnen leben. Es waren etliche Jahre vergangen und Higgs wurde nach dem Tod seines Vaters der Stammeshäuptling und Herrscher von Berg. Er und seine Freunde hatten viele Drachen auf die Insel geholt, sie gezähmt und ausgebildet. Besonders aber machten sie den gemeinen Drachenjägern das Leben schwer. Immer wieder kamen sie ihnen in die Quere und befreiten die gerade gefangenen Drachen. Auch dieses Mal war es ihnen gelungen, ein Lager der Drachenjäger zu überfallen, Drachen zu befreien und mit ihnen nach Berg zu fliegen. Einer der befreiten Drachen war ein gewaltiges Exemplar von ungeheurer Größe, ein Alpha. Er flog neben Higgs her. Das ist Berg, euer neues zweites Zuhause. Eine fantastische 5-Sterne-Traumanlage mit allem Drum und Dran. Also macht's euch bequem und vergesst eure Sorgen. Das Servicepersonal hier ist beflügelt, die Küche ist feurig und die Einheimischen sind so bunt, wie es bunter nicht geht. Jedes 0815-Paradies prahlt mit Stränden und Sonne. Wir nicht. Wir haben etwas, das keiner toppen kann. Wir, mein Freund, haben Drachen. Macht Platz da, sie kommen! Unendlich viele Drachen. Kaum waren sie gelandet, wurden sie von den Bewohnern herzlichst begrüßt. Gang, hier sind unsere neuesten Bergianer. Willkommen im Paradies, Kumpel. Was bist du denn für ein Hübscher? Rotzbacke landete gleich hinter Higgs und stolzierte erhaben an den staunenden Bewohnern vorbei, als wäre er der Held des Tages, für den er sich auch hielt. Oh, keine Ursache, keine Ursache. Mit 100 Drachenfängern habe ich's aufgenommen. 1000 Drachenfänger. In brennender Unterhose. Mein dicker Vollbart hätte fast Feuer gefangen. Lass einfach stecken. Auch Higgs Mutter Valka war an der Befreiung beteiligt gewesen. Rotzbacke hatte sich in sie verguckt und schritt wie ein Gockel auf sie zu. Ah, Higgsies Mama. Irgendwelche Kommentare zu meiner Hammerkampftechnik oder war ich perfekt? Oh, du warst unbeschreiblich. Und bitte, nenn mich Valka. Ich bin seit einem Jahr zurück. Vornamenstadium. Ich glaube, der wahre Held des Tages ist ohne Zahn. Stimmt's, mein Freund? Was würden wir ohne dich tun? Oh, König aller Drachen, was würden wir tun? Astrid allerdings war da anderer Meinung. Sie war mit der Befreiungsaktion nicht so zufrieden. Naja, etwas härter trainieren vielleicht. Das war eine ziemlich lahme Nummer. Astrid hat nicht Unrecht. Ich glaube, dass ihr euch alle zu sehr auf eure Drachen verlasst und nicht genug aufeinander. Genau das meine ich auch. Merkt es euch, Leute. Ja, deine Mama ist super beeindruckt von mir. Ich bin der Sohn, den sie immer wollte. Grobian, der sich bis jetzt zurückgehalten hatte, sah sich kopfschüttelnd die vielen Drachen an. Und wo glaubst du, bringen wir die alle unter? Ach, wir schaffen schon Platz. Da fiel Grobian ein kleiner Drache mit spitzen Zähnen auf. Er war entsetzt. Ja, du hast einen Nimmersatt mitgebracht. Ganz schlechtes Omen. Wir sind verflucht. Valka beugte sich zu dem Kleinen hinunter und nahm ihn auf den Arm. Unsinn. Was kann er schon anrichten? Keine Verletzungen, leicht zittrig, aber sonst kerngesund. So, hat hier jemand Hunger? Anschließend gingen sie alle in die große Halle, die mit Drachen regelrecht vollgestopft war. Es war Essenszeit. Das Ding ist, du kannst hier nicht dauernd Drachen anschleppen. Komm mit, Kleiner. Er ist Ärger vorprogrammiert. Gib dir zurück, du Kleiner. Die Drachenfänger kommen Tag für Tag näher. Die halten wir schon in Schach. Wir haben ja den Alpha. Stimmt's oder habe ich recht, Kumpel? Grobian, entspann dich. Wir haben es geschafft. Das erste Drachen-Wikinger-Paradies der Welt. Wir haben den Traum verwirklicht. Deinen Traum? Vielleicht. Meiner ist nicht so überfüllt und viel... Ja? Den italienische. Mir machst du nichts vor, Grobian. Ich weiß, dass du sie liebst. Du solltest eigentlich die Generation sein, die uns in die Zukunft führt. Essenschlacht! Ja, Götter, steht uns bei. Grobian packte Astrid und Hicks an der Schulter und zog sie kräftig zu sich heran. Zeit, dass wir aufhören, uns um die Probleme da draußen zu sorgen und anfangen, die hier vor Ort zu lösen. Ist ja gut, ich denke drüber nach. Hört endlich auf mit dem Quatsch und heiratet. Bei diesem Wort wurde es fast still in der großen Halle. Die Zwillinge starrten sich an. Das Haarwort. Kurz. Es sei denn, er meint mich. Regiert endlich wie ein anständiges Königspaar. Heirate ihn bitte. Du bist die Einzige hier, die bei Verstand ist. Solange du die Hosen anbehältst, gibt es Hoffnung. Junge, es war ja gar nicht peinlich. Schönen Dank. Astrid stand auf und ging. Grobian folgte ihr. Astrid, sei doch nicht so. Das war ein definitives Nein. Hör mal. Plötzlich stand Taphnus vor Hicks. Er hatte seine Zöpfe zu einem Bart zusammengebunden und drückte Hicks an seine Brust. Wenn du einen Bart brauchst, an dem du dich ausweinen kannst, komm und heule meinen vollen Dickbart. Danke, Taphnus. Danke. Jemals. Jetzt kam auch noch Ereth an den Tisch und machte sich bemerkbar. Ereth, Sohn von Ereth. Lagebericht? Zwei neue Drachenfängerbarken im Sund gesichtet. Die holen wir uns. Grobian war zurückgekehrt und sah Hicks eindringlich an. Was? Eines Tages nimmst du einen Kampf auf, den du nicht gewinnen kannst. Zur gleichen Zeit erhielten die Drachenjäger Besuch von einem Mann mit zwei mächtigen Drachen. Der Anführer Ragnar und seine Gefährtin Griselda erwarteten ihn bereits. Meine verehrten Krieger, wie gedeihen eure Pläne, die Welt zu erobern? Grimmel, mein alter Freund. Danke, dass du kommst. Aber als Ragnar, Anführer der Drachenjäger, den Mann begrüßen wollte, stürzte sich einer der Drachen auf ihn und warf ihn zu Boden. Ein Jahr seit Dragons Niederlage und noch kein Fortschritt mit eurer Drachenarmee, wie ich sehe. Bedank dich bei dem jungen Häuptling von Bertrich dafür. Dem Sohn von Hardorf. Er und seine friedliebenden Drachenreiter greifen dauernd unsere Schiffe an und stehlen unsere Drachen. Das klingt allerdings ärgerlich. Ich bin von Beruf Drachentöter, kein Wiederbeschaffer. Aber Grimmel... Der dumme Junge hat die Arbeit für euch doch erledigt. Alle Drachen an einem Ort zusammen. Wozu belästigt ihr mich da? Weil der Schwarm von einem Nachtschatten beschützt wird. Völlig unmöglich. Tja, da muss dir wohl einer durch die Finger gerutscht sein. Hör zu, Bergsdrachen, die folgen ihrem Alpha. Und wir bezahlen dich, damit du ihn fängst und den Schwarm damit zu uns führst. Wir haben sogar deinen Lieblingsköder. Die Männer führten Grimmel zu einem Käfig, in dem ein weißer Nachtschatten eingesperrt war. Der einzige Drache, den sie uns übrig ließen gestern Nacht. Ein Weibchen? Und? Sind wir uns nun einig, alter Freund? Wenn alles vorüber ist, wird mir dieses junge Stammesoberhaupt den Nachtschatten bringen. Diese Leute haben keinen Anführer, nur einen kleinen Jungen. Auf Berg stand Hicks auf einer Klippe, sah aufs Meer hinaus und dachte an seine Kindheit zurück. An den Tag, als sein Vater ihm zum ersten Mal die Insel zeigte. Hicks. Das ist Berg, mein Sohn. Unser Zuhause. Es war das Zuhause deiner Großeltern und deren Großeltern davor. Als Stammesoberhaupt habe ich die Aufgabe, uns zu beschützen. Und eines Tages, wenn du groß bist, Hicks, wird diese Aufgabe auf dich übergehen. Alles klar. Das ist sehr wichtig, mein Sohn. Denn dort draußen, hinter dem Sonnenuntergang, ist die Heimat der Drachen. Ja, Legenden sagen, Schiffe wären zu dicht herangesegelt und am Ende der Welt heruntergefallen. Niemand hat sie je wieder gesehen. Aber die Seeleute, die wieder zurückkamen, erzählten von einem riesen Wasserfall und Drachen, die den Eingang zu einer geheimen Welt bewachen. Nicht nur ein Nest, Hicks, sondern ein Land, aus dem die Drachen alle stammen. Sogar die Nachtschatten? Vor allem die Nachtschatten. Die finde ich gruselig. Keine Sorge. Eines Tages finde ich die geheime Welt und werde sie versiegeln, sodass die Menschen und die Drachen sich nicht mehr bekämpfen. Hicks wurde aus seiner Erinnerung gerissen, als ohne Zahn sich die Klippe hinunterstürzte, eine Runde drehte und wieder zu Hicks zurückflog. Deine Leinflüge werden immer besser, Kumpel. In diesem Moment kam Astrid auf Sturmpfeil angeflogen und setzte zur Landung an. Aha, hier treibst du dich also rum, wenn du vor Grobian fliehst. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Weißt du, ich finde, er hat recht. Wirklich? Du denkst, du und ich, wir sollten... Was? Große Götter? Nein, so weit sind wir noch lange nicht. Genau, das wäre verrückt. Ich meine, er hat mit all dem hier recht. Jedenfalls weiß jetzt offenbar die ganze Welt über uns Bescheid. Ja, und je mehr Drachen wir hierher schaffen, desto mehr werden wir zur Zielscheibe. Wenn es nur eine Lösung gäbe, damit sie uns in Frieden lassen. Die gibt es vielleicht. Vater hat früher immer von einem alten Seefahrermythos erzählt. Einem geheimen Land am Ende der Welt, wo die Drachen völlig unerreichbar leben können. Seefahrer sind für ihre unglaublichen Geschichten bekannt. Stimmt. Aber was, wenn es wahr ist? Damit könnten wir unsere ganzen Probleme lösen. Und wie? Indem wir die Drachen dorthin schaffen, oder was? Nein, uns alle. Ist nicht dein Ernst? Wir sollen unsere Heimat nach 7 Generationen verlassen? Die Heimat, die dir dein Vater zum Schutz überlassen hat. Genau, Hicks. Ich finde, dass wir eine richtige Lösung brauchen. Oder wir folgen einfach Grobians Rat und heiraten. Dann haben wir das alles geregelt. Aber falls du Zweifel hast wegen meiner Wenigkeit, ich bin ziemlich sicher, Rotzbacke ist frei. Er hat nur Augen für deine Mutter. Unter der Gürtellinie, ha? Wenn du es drauf anlegst, sieht so aus, als gäbe es wirklich bald eine Hochzeit. Lachend packte Hicks Astrid und zog sie zu sich heran. Das ist unfair. Oh nein, du kommst nicht. Astrid drehte Hicks den Arm um. Ja, okay, du hast gewonnen. Du gewinnst immer. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Aha, stimmt. Plötzlich erhob sich ohne Zahn in die Lüfte und flog in Richtung Wald. Hicks und Astrid sahen sich verwundert an und folgten ihm auf Sturmpfeil. Ohne Zahn hatte die Witterung eines Drachens aufgenommen. Als er im Wald landete, entdeckte er zwischen großen Farnen den weißen Nachtschatten. Vorsichtig näherte sich ohne Zahn dem Weibchen und beide beschnupperten sich. Inzwischen waren noch Astrid und Hicks im Wald und beobachteten die zwei. Hicks konnte nicht glauben, was er da sah. Als Hicks auf die beiden zugehen wollte, beschoss das Weibchen ihn. Astrid konnte Hicks gerade noch zur Seite stoßen. Ja, wir sind Freunde. Du musst uns nicht töten. Aber der weiße Nachtschatten fauchte nur und flog davon. Wahnsinn. Ein zweiter Nachtschatten. Nicht so ganz, mehr so ein Weißschatten. Tagschatten. Dein Name klingt irgendwie besser. Zurück im Dorf erzählten Hicks und Astrid ihren Freunden von dem weißen Drachen. Fischbein versuchte gleich, eine Zeichnung anzufertigen und zeigte sie Hicks. Kürzere Ohren, kein Rückenkamm. Okay, verstanden. Ohne Zahn verhielt sich merkwürdig. Ständig stieß er Hicks an und sabberte dabei. Was ist denn mit dir los? Was soll denn dieses Gesabbere und Gestöhne? Hicks, sieht man das nicht? Er ist verliebt. Glaub mir, so eine Beziehung bringt nur Unglück und Schmerz. Bin ich dir nicht genug? Ich glaube, das heißt nein. Fischbein zeigte Hicks jetzt eine neue Zeichnung. Mehr sowas? Paus einfach deine Ohne-Zahn-Karte durch und mach sie weiß. Sag das doch gleich. Ist das zu fassen? Ohne-Zahn hat eine Freundin. Seit wann bist du denn so romantisch? Das ist ja ganz neu. Ich find's einfach süß. Ich meine, zieh ihn dir an. Ohne Zahn tippelte auf seinen Pfoten hin und her, schlug hektisch mit seinen Flügeln und kuschelte sich schließlich an einen Felsen. Tafnus schüttelte mitleidig den Kopf. Naja, voll traurig. Und voll schräg. Ja, mach was dagegen. Ganz ehrlich, ich schaufel lieber rund um die Uhr Kacke, als mir das anzusehen. Alles klar, dann ab in den Wald, vielleicht finden wir sie ja. Taphnus ging zu Hicks und legte seinen Arm um dessen Schulter. Ah, gute Idee. Mal unter vier Augen. Gespräch unter Männern. Was? Komm, wir bequatschen das jetzt. Taphnus ging mit Hicks in den Wald und redete auf ihn ein. Ohne Zahn folgte ihnen. Also, du willst heiraten? Eigentlich nicht. Tolle Sache. Ich war bei zwei Hochzeiten, hab mich selbst eingeladen, aber keine davon war so promilastig wie diese. Tierisch viel Druck, Kommentare und nicht nur von mir. Hör zu, wir haben drüber geredet, wir werden nicht heiraten. Kalte Füße. Ja, das ist völlig normal. Keine Angst, Hixilein. Ich bin da. Hixilein? Ich kenne die Art, wie Astrid dich ansieht. Da hat jeder Zweifel. Diese nicht sehr dezente Enttäuschung, diese Sehnsucht nach was Besserem als dir. Du musst versuchen, ihrer würdig zu sein. Ich meine, sie ist eine Kriegerin, eine Königin, großer Tor. Und du bist weder noch. Aber mit mir als deinem Trauzeugen, deinem spirituellen Ratgeber sozusagen, findest du in deiner Mitte deinen inneren Wikinger. Zeig diesen Schwarzsehern, und davon gibt's viele, dass du mehr bist als bloß ein unterernährter Zwerg. Mit komischen Zähnen, dünnen Haaren und spindeldürrem Hals. Du, bist ein ganz schlechter Motivator. Hör auf, dich von deiner Unsicherheit überwältigen zu lassen. Alle blicken auf dich. Ich meine, wirklich alle. Du musst dein Mann stehen. Mach es so wie ich. Das wird schwer, aber du hast mein Wort. Und solange ich dieses Wort nicht breche, gebe ich nicht auf. Hicks fiel ein Gegenstand auf, den er auf dem Waldboden vor sich liegen sah. Er hob ihn auf. Hey! Hey! Sag mal, verplemper ich hier meine Zeit? Kaum siehst du auf dem Waldboden was glänzen. Oh, was denn das? Es war der Pfeil einer Armbrust. Ohne Zahn schien etwas zu wittern und ging weiter voraus. Plötzlich stoppte Hicks ihn. Ohne Zahn! Beweg jetzt keinen Muskel. Hicks nahm einen Stock und warf ihn in Ohnezahns Richtung. Eine Drachenfalle schoss aus dem Waldboden heraus und verfehlte Ohnezahn nur um wenige Zentimeter. Schnell liefen die drei ins Dorf zurück. Irgendjemand ist hier. Hey. Er hat unsere Spähposten überwunden und konnte eine Falle im Wald auslegen. Das hat unser Männergespräch versaut. Geht er den Typen, zeig ich! Ganz ruhig, Grobian. Wir schicken einen Bodensuchtrupp raus und Luftaufklärung. Ohnezahn und ich fliegen die Küste entlang. Irrit sah sich den Pfeil an, den Hicks mitgenommen hatte. Er schien ihm bekannt vorzukommen. Ich würde mit Ohnezahn zurzeit nirgendwo hinfliegen, Chef. Ich weiß, wessen Handschrift das ist. Grimmel der Grizzly. In meiner Heimat bekannt wie ein bunter Hund, der gerissenste Drachenjäger, den es je gegeben hat. Das heißt, nach mir natürlich. So gerissen kann er nicht sein. Er ließ seine Falle unbewacht. Nichts geschieht zufällig, wenn es um den alten Grimmel geht. Er lebt für die Jagd, denkt sich in die Hirnwindung seiner Beute, damit er jeden ihrer Schritte beherrscht. Das ist alles ein Spiel für ihn. Aber er weiß nicht, mit wem er da spielt. Ja, mit der Sorte Typen hatten wir schon zu tun. Unterschätzt diesen Mann lieber nicht, Hicks. Denk an meine Worte. Er kommt wieder. Dann warten wir eben auf ihn. Und Grimmel kam. Mitten in der Nacht tauchte er in Hicks Haus auf und schenkte sich in aller Ruhe einen Becher Wasser ein. Ich darf mich doch selbst bedienen, oder? Das schmeckt sehr gut. Hicks zog sein Flammenschwert, aber Grimmel blieb gelassen. Das nenne ich beeindruckend, aber lass mich erst austrinken. Er entdeckte auf dem Boden unter einer Decke den künstlichen Schwanzflügel ohne Zahns hervorlugen. Dann ging alles unglaublich schnell. Grimmel zog seine Armbrust vom Rücken und schoss einen Pfeil durch die Decke. Ohne Zahn! Was hast du mit ihm gemacht? Was er nicht wieder ausschlafen könnte. Grimmel lächelte und setzte sich auf den Stuhl von Hicks Vater. Darf ich, Häuptling Hicks? Soll ich Häuptling Hicks sagen oder einfach nur Hicks? Was würdest du vorziehen? Du hast wirklich keine Ahnung, wer ich bin, oder? Verstehe. Tja, dein Vater, der hat mich gekannt. Das war ein Stammesoberhaupt. Einer der größten Drachenjäger, die je gelebt haben. Was würde er nur von dir denken? Er hat seine Aufgabe zu Recht darin gesehen, die Bestien zu vernichten, sodass du in einer besseren Welt aufwächst. Er hat seine Meinung geändert. Und sieh, was er davon hatte. Doch kommen wir zur Sache. Ich bin der Nachtschattentöter. Ich habe sie alle erlegt, bis auf deinen. Du händigst mir diesen Drachen aus, sonst werde... Ich werde ihn niemals im Stich lassen. Du wünschst dir, dass die Drachen frei unter uns leben wie unseresgleichen? Ein tödlicher Wunsch, mein Junge. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass wir die überlegene Spezies sind. Was wäre, wenn sich deine abwegige Idee herumspräche? Das wäre das Verderben der Zivilisation, so wie wir sie schätzen. Grimmel stand auf und ging zu der Decke. Als er sie mit dem Fuß zur Seite schob, kam Fischbein zum Vorschein mit einem Pfeil in seiner Schulter. Hab ihn erwischt. Fischbein verlor die Besinnung. Schnell riss Hicks Grimmel die Armbrust aus der Hand. Jetzt! Innerhalb von 2 Sekunden war Grimmel von Hicks Freunden und Kriegern umzingelt. Tut mir leid, wenn ich störe! Du denkst, du kannst einfach in mein Haus kommen, dich auf den Stuhl meines Vaters setzen und kannst meinen Drachen bedrohen? Das ist Berg. Und wir haben unser Leben schon gegen Leute verteidigt, die weit schlimmer waren als du. Oh, ein feuriger Kampfgeist, ich liebe es nur. Ich befürchte, du irrst dich. Du hast noch nie so etwas gesehen wie mich. Nach diesem Pfiff stürmten Grimmels Drachen mit einer gewaltigen Feuerwalze ins Haus. Alle suchten schnell Schutz. Mit diesem Überraschungsangriff hatte niemand gerechnet. Bevor Grimmel mit seinen Bestien das brennende Haus verließ, drohte er Hicks noch. Stell mir meinen Drachen bereit, wenn ich zurückkehre. Sonst werde ich alles vernichten, was dir lieb ist. Noch in derselben Nacht wurde das Volk von Berg in die große Halle gerufen. Oh nein, es ist mitten in der Nacht. Was sollen wir hier? Ist gut, Leute. Beruhigt euch bitte. Fischbein, hast du diese Drachenspezies je in deinem Leben gesehen? Aber Fischbein hatte sich noch nicht so richtig von dem Betäubungspfeil erholt. Er verlor wieder die Besinnung. Das Volk von Berg war ziemlich erbost. Das ist eine ganz neue Art von Feind. Und diesen Feind habe ich unterschätzt. Ich geb's offen zu. Aber das passiert mir nicht wieder. Wir sind Wikinger. Wir drücken uns nicht vor einem Kampf. Ich jedenfalls nicht. Du vielleicht. Rotzbacke zeigte auf Eret, der jetzt das Wort ergriff. Ich bin der gleichen Meinung wie Hicks. Wir werden diesen Grimmel wiedersehen. Der Mann ist ein Jäger, zielstrebig und geduldig. Er wird erst aufhören, wenn er hat, was er will. Ich gebe Eret recht. Wir müssen diese Drohung ernst nehmen. Grimmel ist einfach eine Zeiterscheinung. Unsere Feinde werden immer schlauer und erbarmungsloser. Wir sind nicht nur überfüllt, wir sind angreifbar. Wir sind verwundbar. Stehen kurz vor einem ausgewachsenen Krieg und riskieren, alles zu verlieren. Ich sehe keinen Weg, hier weiterhin leben zu können. Was für eine Haut auf das Schloss! Hey! Lasst ihn erstmal ausreden! Wenn wir wirklich in Frieden leben wollen, mit unseren Drachen, dann brauchen wir einen besseren Plan. Was genau soll das heißen, Chef? Das soll heißen, dass wir verschwinden müssen. Von der Landkarte. Wir müssen die Drachen irgendwo hinbringen, wo niemand sie findet. Und wo soll das bitte sein? Hicks redet von der Suche nach der geheimen Welt. Der geheimen was? Voll Gaga. Ja. Mein Vater war davon besessen, als ich noch klein war. Er machte Notizen und zeichnete Karten auf der Suche nach dem Zuhause aller Drachen. Irgendwo, gut versteckt, am Ende der Welt. Vielleicht ist das die Lösung, nach der wir suchen. Wir sind Drachenmenschen. Da gehören wir hin. Ja, ich weiß, hier ist unsere Heimat. Mein Vater hat mir aufgetragen, sie zu beschützen. Aber Berg ist mehr als nur dieser Ort. Wir sind Berg, die Menschen, die Drachen. Ich sage, Berg ist überall da, wohin wir gehen. Ich bin dabei, wer noch? Und so machte sich das Volk von Berg auf, um eine neue Heimat zu finden. Alle Schiffe waren bis zum Rand mit Tieren und Menschen beladen. Die Drachenreiter flogen voraus. Der Einzige, der etwas skeptisch war, war Grobian. Sein Drache schlief während des Flugs immer wieder ein. Also irgendwie stelle ich dir immer die gleiche Frage, aber... Ja, wach auf, Muffel, wach auf! Gibt's einen richtigen Plan, oder? Einfach weiterfliegen, bis wir das Ende der Welt erreichen. Ah, klingt vernünftig. Hicks war mit seinem Volk noch nicht lange unterwegs, als auch schon die Drachenjäger in Berg eintrafen. Und? Wo sind sie? Verschwunden, wie man sieht. Der Nachtschatten ist dir entwischt, schon wieder? Das war das Ziel. Sie haben die einzige Stellung verlassen, die sie verteidigen konnten. Sie fliehen voller Angst, nur mit dem Nötigsten. Keine Bange. Sie kommen nicht weit. Ihr Nachtschatten ist abgelenkt. Ich habe ihm euer Weibchen vorgestellt. Schattendrachen paaren sich auf Lebenszeit. Das war klug durchdacht von Emma, denn die weiße Drachendame kreuzte schon bald den Weg der Auswanderer. Ohne Zahn entdeckte sie zuerst. Was wird das tun, mein Freund? Der Tagschatten! Sie folgt uns! Genial! Wow. Habt ihr das gesehen? Hat sie sich in den Himmel aufgelöst? Langsam ohne Zahn! Ragnar war mit den Ausführungen von Grimmel nicht zufrieden. Er wollte unbedingt wissen, wo das Volk von Berg hin wollte. Ja. Aber wo sind die hin? Wie oft denn noch? Nachtschatten überleben nicht in der Kälte, also scheidet der Norden aus. Sie versuchen, Distanz zu schaffen zwischen sich und den Feinden aus Ost und Süd. Außerdem können Nachtschatten keine langen Strecken fliegen, ohne zu ruhen. Ihre Flugroute muss Pausen enthalten. Also fliegen sie nach? Sie fliegen in jedem Fall nach? Hat irgendwer eine Vermutung? Irgendwer? Osten! Westen! Einfach, oder? Ist das nicht ein Spaß? Ja? Nein. Doch. Wo bleibt eure Liebe zur Jagd? Ich dachte, ihr wärt Eroberer. Ihr werdet eure Belohnung früh genug bekommen. Jetzt gesteht mir doch einfach ein paar Tage zu, das hier zu genießen. Ich habe es so sehr vermisst. Als Hicks eine Insel entdeckte, entschloss er sich, dort eine Pause einzulegen. Na dann, hier werden wir wohl unser Nachtlager aufschlagen. Na, Tor sei Dank. Ja, mein eigener Platz. Hier baue ich mir eine Hütte. Nur für die Bärtigen. Raffnos, du bleibst draußen. Kinnflaum zählt nicht. Rotzbacke hatte sich einen Platz ausgesucht, auf dem er sein Haus bauen wollte. Allerdings stand ihm Eret dabei im Wege. Ich sehe einen Turm von Männlichkeit in der Gestalt von mir. Und er wird größer sein als Eret, mit viel mehr Muskeln. Was? Verlass sofort mein Haus! Hey, gibt's hier ein Problem? Ja, hier gibt es ein Problem. Seit du hier aufgetaucht bist, willst du mir die Schau stehlen. Du bist so eifersüchtig, das ist gestört. Ja, Störung ist ein gutes Wort dafür. Hör zu, Sohn von Eret. Wenn Hicks als Oberhaupt versagt, bin ich als Nächster dran. Nummer zwei, denn ich bin Valkas Liebling. Also, hab gefälligst Respekt vor mir. Komischer Zwerg. Als Hicks mitbekam, dass sich einige hier niederlassen wollten, griff er ein. Leute, ich sagte Lager aufschlagen. Da hast du die gesehen? Nicht ein komplett neues Dorf aufbauen. Welcher Idiot hat denn dich auf den Thron gesetzt? Dieser Ort, das gebe ich zu, ist sehr schön, aber es ist nicht die geheime Welt. Wir wissen ja gar nicht, ob diese geheime Welt überhaupt existiert. Jo, und den Ort hier gibt es. Endlich, sagt man. Ja, es gibt nichts Dickköpfigeres als eine Meute müde, hungriger Wikinger. Naja, vielleicht ist das als Basis ja erstmal gar nicht so übel. Wir können uns verteidigen, sind versteckt. Alles klar, lasst euch nieder. Ein großes Hallo für Neuberg! Ja! Yeah! Yeah! Solange bis ohne Zahn und ich die geheime Welt finden. Vergiss es! Wenn du weiter nach Westen willst, sollte ich lieber zurück, um sicherzugehen, dass uns niemand folgt. Gute Idee. Ich komme mit und beschütze dich. Nein! Die brauchen dich hier viel dringender. Ja. Sei bitte vorsichtig. Was? Dieser Plan, uns vom Rest der Welt zu verstecken, auch wenn ich mir wünschte, es wäre möglich, fürchte ich, es wird keinen Bestand haben. Das Gleiche habe ich jahrelang versucht, wie du weißt. Aber gierige Menschen finden immer einen Weg. Ich will nur, dass du es dir gut überlegst. Mit diesen Worten verließ Valka ihren Sohn. Hicks wandte sich nun an Astrid. Denkst du auch, ich bin verrückt, oder? Sagen wir, diese ganze Idee ist typisch du. Naja, dass du mir gestern beigestanden hast, war echt toll, danke. Dank mir nicht zu früh. Ich hoffe, dass du hiermit recht hast. Früh am nächsten Morgen schlich sich Ohne Zahn aus dem Nachtlager. Er hatte Witterung aufgenommen. Am Rande des Lagers entdeckte er dann seine Angebetete. Sie flog zu einem Fluss, wo sie auf Ohne Zahn wartete. Hicks hatte bemerkt, dass sich Ohne Zahn davongeschlichen hatte und folgte ihm unbemerkt. Am Ufer des Flusses kamen sich die beiden Drachen dann näher und das Liebesspiel begann. Beide tänzelten umeinander herum und sahen sich dabei tief in die Augen. Hicks hockte hinter einer Düne und beobachtete die zwei. Ohne Zahn war ein bisschen schüchtern und wusste nicht so recht, was er tun sollte. Hicks machte Ohne Zahn vorsichtig auf sich aufmerksam. Die Drachendame sollte ja nichts davon mitbekommen. Als Ohne Zahn ihn entdeckte, zeigte Hicks ihm pantomimisch, was er machen sollte. Ohne Zahn befolgte seine Anweisungen. Zwar sah nicht alles so elegant aus, wie Hicks sich das vorgestellt hatte, aber das Drachenweibchen schien trotz allem beeindruckt. Bis sie dann schließlich auch Hicks entdeckte. Schnell stieg sie auf und flog davon. Ohne Zahn wollte ihr folgen, aber ohne seinen künstlichen Schwanzflügel war das unmöglich. An diesem Tag arbeitete Hicks bis in die nächsten Morgenstunden an einem neuen, feuerfesten Schwanzflügel für Ohne Zahn. Als Astrid ihn sah, fiel ihr sein müdes Gesicht auf. Da hat wohl einer die Nacht durchgemacht. Tja, dieses Tagschattenweibchen lässt mich einfach nicht an sich ran. Und keiner von uns wird zum Schlafen kommen oder die geheime Welt finden, solange Ohne Zahn nicht das Ruder übernimmt. Hey! Wie gefällt dir das? Ja! Du hast ihm schon mal so eins gebaut und er wollte es ja, nicht. Ja, das stimmt. Aber er hatte in der Vergangenheit ja auch keinen Grund dazu. Hab ich recht, Kumpel? Was? Nichts. Ich bin beeindruckt. Ich meine, das ist toll von dir. Du lässt dich auf Veränderungen ein. Ich bin stolz auf dich. Naja, er ist mein bester Freund. Ich will einfach, dass er glücklich wird. Ist ja auch bloß so lange, bis er sie wieder herbringt. Hicks war fertig und legte Ohne Zahn den neuen Schwanzflügel an. Erit und Grobian sahen ihm dabei zu. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ja, ich weiß. Okay, ich weiß. Bitte, so wird das nichts. Ei, da ist aber einer aufgeregt. Ja, er hatte gerade sein erstes Date und ist irre verknallt. Wenn hier einer irre wird, sind wir das. Je früher er den Talkschatten zurückbringt, desto besser. Aber das kann er nur, indem er ohne mich fliegt. Deshalb werden wir dieses neue, verbesserte Schätzchen jetzt testen. Feiner Kerl. Sieht klasse aus ohne Zahn. Na, zufrieden, Kumpel? Komm, sie nach Hause. Spätestens bis Sonnenuntergang. Ohne Zahn stieg in die Lüfte auf und verschwand. Hoch über den Wolken traf er dann wieder auf seine Liebste. Gemeinsam flogen sie nun bis zum Ende der Welt. Am Abend wurde Hicks von seinem Volk gefeiert. Immer wieder wurde er von seinen Männern hoch in die Luft geworfen und aufgefangen. Auf ihn, Chef! Auf ihn, Chef! Chef! Unser Chef! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Ist gut, Leute, langsam wird mir schlecht. Ist gut. Ich wusste ja schon, dass du einen an Würfel hast, aber dieser Ort ist gar nicht mal schlecht. Aber das ist doch nur eine Zwischenlösung. Wir sind alle einer Meinung. Alle finden, dass wir uns auf jeden Fall verbessert haben. Gut gemacht, Chef. Aber Hicks war nicht ganz bei der Sache. Er musste ständig an Ohne Zahn denken und machte sich Sorgen um ihn. Was, wenn der Schwanz kaputt ist? Was, wenn Grimmel ihn gefunden hat? Was, wenn er mich braucht? Entspann dich, Hicks. Vermutlich hat er den Spaß seines Lebens. Was weiß denn ich? Sie kommt ja nie hierher. Und wenn dann, dann zischt sie gleich wieder ab. Ich meine, wie sollen wir wissen, ob sie zu uns passt? Und? Du weißt, was ich meine. Sie ist so wild und scheu. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich trau ihr irgendwie nicht. Nicht alle kümmern Zähmels. Irgendwann musst du die Strippen mal kappen, dann kann Unizahn auch die Flügel ausbreiten. Erinnert mich an ein Gespräch, das ich mal mit Haut drauf über dich hatte. Plötzlich erschrak Grobian, als er eine Horde Nimmersatte vor sich sah. Ich frag mich, wo die alle herkommen. Wer? Die vermaledeiten Nimmersatte. Ich schwöre, die vermehren sich schneller als die Karnickel. Wahrscheinlich wollen sie mich fressen. Dass ich gut schmecke, ist ja wohl bewiesen, ne? Hixi. Taphnus kam auf Hix zu und nahm ihn beiseite. Hast du einen Moment? Hör zu. Ich hab mal deinen Gang beobachtet. Lass das Gehumpel. Sowas heiratet kein Mensch. Ich hab eine Beinprothese. Ich hab auch eine. Und ich hab eine bekloppte Zwillingsschwester. Siehst du mich deshalb doof rumhumpeln? Komm schon. Kopf hoch, Hixi. Brust schön weit raus und den Po schieb ein Stück weiter nach links. In diesem Moment kam Walker von ihrem Erkundungsflug zurück. Sie sah ziemlich erschöpft aus. Mutter, bist du verletzt? Was ist passiert? Ich weiß nicht, wie das sein kann, aber Grimmel verfolgt uns. Ah, alles nur wegen dieser Nimmersatte. Er hat 100 Schiffe, vielleicht noch mehr, mit genügend Käfigen für alle unsere Drachen. Wenn Grimmel sie hierher führt, dann müssen wir ihn von seiner Truppe isolieren. Und wie wollen wir das bitte anstellen? Wir gehen dahin und nehmen ihn gefangen. Was? Grimmel gefangen nehmen? Ich bin dabei! Wer noch? Noch in derselben Nacht flogen die Drachenreiter zum Lager der Drachenjäger. Lautlos und von niemandem bemerkt, landeten sie. Alles klar, verteilt euch, dann erwischt man uns nicht so leicht. Ich finde, wir sollten uns verteilen. Nur so ein Gedanke. Dein Instinkt gefällt mir. Wie jetzt? Als es allen gelang, sich ins Hauptquartier zu schleichen, erwartete sie jedoch eine böse Überraschung. Kaum waren sie drinnen, schlossen sich rundherum Gitter ums Haus und Grimmel tauchte auf. Sie waren in eine Falle getappt. Wo ist dein Drache, wenn du ihn brauchst? Häuptling, er muss dich wohl vergessen haben. Jagdregel Nummer 1. Trenne die Beute immer von der Meute. Und du hast dich soeben selbst aus der Gleichung entfernt, mein Junge. Warum machst du das? Im Ernst? Ich dachte, das wäre dir egal. Als ich so ein kleiner Junge war wie du, habe ich den ersten Nachtschatten, den ich traf, getötet, als dieser schlief. Diese mutige Tat machte mich in meinem Dorf zum Helden. Und so beschloss ich, sie alle zu töten, bis auf den letzten, und damit wahren Frieden in die Welt hinauszutragen. Doch dann bist du aufgetaucht und predigst, Drachen seien etwas anderes als Diebe und Mörder. Pfiou. Dieser Unsinn endet nun und du endest mit ihm. Du selbst hast doch auch Drachen. Diese hier, das sind Drachentöter. Unter Drogen gefügig gemacht mit dem eigenen Gift. Nicht einmal dein kostbarer Alpha könnte sie beherrschen. Sie dienen mir und nur mir. Gestatte mir den Beweis. In Deckung! Grimmels Drachen stürmten herein, spähen Feuer und eine grüne, ätzende Flüssigkeit, die sogar schwere Ketten zum Schmelzen brachte. Doch bevor was Schlimmes passieren konnte, erhielten sie Hilfe. Der riesige Alpha war im Anflug und stieß mit seinem gewaltigen Körper gegen die Stützen des Hauptquartiers, das daraufhin in sich zusammenbrach. Die Freunde retteten sich nach draußen, sprangen auf ihre Drachen und hoben ab. Grimmel konnte nur noch Fischbein sehen, der als letzter mit seinem Drachenbaby im Arm aufstieg. Plötzlich stand Raffnus neben ihm. Sie hatte die Flucht wohl verpasst. Überall schleppt er das dumme Baby mit hin. Zurück in ihrem Lager konnte Hixes einfach nicht fassen, dass sie in eine Falle getappt waren. Ich hab uns direkt in seine Falle geführt. Das war echt eine Glanzleistung, Chef. Stimmt's, Raff? Moment, wo ist Raffnus? Haben wir sie da vergessen? Wie konntest du nicht mitkriegen, dass sie fehlt? Ihr fliegt einen zweiköpfigen Drachen. Ja, ja. Jetzt fühle ich mich, wie Raffnus seit ihrer Geburt ist. Dumm. Ach, du lieber Odin. Es wird ja immer besser und besser. Ich versuch sie möglichst wenig anzusehen, krieg Sodbrennen davon. Ist ja gut, jetzt macht euch mal nicht in den Helm, Leute. Ohne Zahn und ich werden... Ohne Zahn hat jetzt das Drachschattenmädchen. Wahrscheinlich kommt er nicht mal mehr zurück. Was? Du hast ihm die Freiheit geschenkt, Hix. Was hast du denn erwartet? Jedenfalls nicht, dass er für immer weggeht. Ich überleg mir was, aber dafür brauche ich Zeit. Walker und Astrid sahen ihm hinterher. Er denkt, er muss uns alleine anführen. So, wie sein Vater das musste. Ihm ist nicht klar, wie stark ihr zwei zusammen seid. Hast du noch Vertrauen zu ihm? Natürlich. Ich wünschte, er hätte es auch. Aber er denkt, er wäre nichts ohne Zahn. Dann hilf ihm, die Wahrheit zu erkennen. Astrid stieg auf Sturmpfeil, flog zu Hicks und landete vor ihm. Steig auf. Was? Wir suchen ihn jetzt. Wirklich? Ihr bleibt, wo ihr seid. Wir werden Raphnus zurückholen. Keine Angst. Angst? Ich habe mehr Angst um den, der Raphnus an der Backe hat. Damit hatte Taphnus nicht ganz unrecht. Grimmel und die Drachenjäger arbeiteten einen neuen Plan aus. Raphnus hatten sie in einen Käfig gesperrt, aber das hielt sie nicht davon ab, ohne Pause auf Grimmel einzureden. Wieso das lange Gesicht? Meins ist schon lang, aber deins ist richtig lang. Nur Visage, kein Verstand. Zu doll gezogen bei der Geburt, hä? Hast du auch einen Zwilling? Taphnus hat sich voll breit gemacht in Mutters Bauch, sonst hätte ich einen runderen Kopf und mehr in der Birne. Die Natur ist grausam. Meine Zöpfe sind wie ein kleiner Zipper, siehst du? Ja. Und die Schimmelflecken sehen aus wie Augen. Voll süß, ey. Und die haben sogar kleine Hörner, genau wie Kotz und Wirk. Aber Kotz und ich finden Wirk ja voll doof. Also eher wie die von Kotz. Ist das warm hier drin? Ich weiß, was du jetzt denkst. Ich bin der heißeste Häftling, den du je hattest. Alle Typen lieben mich. Außer Eret. Der hat seine Chance voll vergeigt. Das Schiff ist abgefahren, Alter. Sorry. Und Hicks ist praktisch schon mit dem Mondgesicht Astrid verheiratet. Der selbst in Rotzbacke und Fischbein quasi mein Haare. Ich kann mich nur nicht entscheiden, weißt du? Rotzbacke ist voll der Athlet, aber fast schon wieder zu schön, ja? Manchmal glaube ich, der ist mehr in sich selbst verknallt als in mich. Und in dieser Beziehung ist nur für einen schönen Menschen Platz. Aber wenn ich auf einem Gletscher stranden würde und einen von den zwei essen müsste, würde ich mit Fischbein länger überleben. Aber der quatscht ja nur von Drachen. Ist es nicht grauenvoll, wenn Leute permanent quatschen? Ja, und komm mal. Bla, bla, bla. Das ist voll langweilig. Können wir sie nicht einfach an deine Drachen verfüttern? Was gibt's denn hier so? Ich habe eine Fischallergie, das solltest du wissen. Und es gibt nur Fisch auf dieser blöden neuen Insel. Bei diesem Satz horchte Grimmel auf. Jetzt wusste er, was zu tun war. Hast du Muscheln? Sehen aus wie kleine Münder mit Verschleimigem drin, wie so vorgekaut, wie bei Muttern früher. Das reicht! Grimmel schloss die Käfigtür auf. Als ich dann 12 war, meinte sie so, kau dein Essen allein. Und ich so, nein, ich find's toll so. Du bist das allerlästigste Wesen, das mir je über den Weg gelaufen ist. Oh. Grimmel zog Raphnus aus dem Käfig und stieß sie zu einem Drachen hinüber. Nimm ihn und verschwinde, bitte. Ich flehe dich an. Dann müssen die Todbringer auf ihr Abendessen verzichten. Hey, du fütterst deine Drachen mit Drachen? Geh! Wo ist denn bei dir das Klo? Ich muss... Ist ja gut. Götter, kein Wunder, dass du graue Haare hast. Stress ist schädlich für dich. Macht's gut, ihr Losch! Daphnus stieg auf den Drachen und flog los. Astrid und Hicks waren unterdessen auf Sturmpfeil unterwegs und flogen übers Meer. Wo fliegt sie hin? Sie hat irgendeine Spur aufgenommen. Stimmt's, Kleine? Hier ist meilenweit nichts zu sehen, außer der große Wasserfall. Am Ende der Welt. Unter ihnen befand sich ein mächtiger Wasserfall. Plötzlich wurde Sturmpfeil von ihm regelrecht angesogen und stürzte in die Tiefe. Kurz vor dem Ende des Wasserfalls gab es wieder Auftrieb und sie flogen durch eine Wasserwand in eine Höhle. Hier war es gleißend hell, denn die Wände und Felsen waren nur so übersät mit glitzernden Kristallen. Überall gab es Drachennester, in denen Dracheneier lagen. Astrid landete und beide stiegen ab. Tausende von Drachen flogen umher. Die Höhle war unendlich groß und es gab zahllose Gänge und Tunnel. Hicks und Astrid kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Sie hatten sie gefunden, die sagenumwobene geheime Welt. Es gibt sie wirklich. Dann entdeckte Hicks ohne Zahn, der mit seiner Liebsten die Drachen anführte. Ohne Zahn. Psst, hast du nur Angst. Hicks wollte zu ihm, aber Astrid hielt ihn zurück. Sie hielt es für klüger, dass die Drachen sie nicht sehen. Ohne Zahn flog zu dem höchsten Fels der Höhle, landete und breitete seine Flügel aus. In dem Moment landeten auch all die anderen Drachen und huldigten ihm. Es war ein majestätischer Anblick. Das ist ein wahrer König. Wir sollten gehen. Plötzlich tauchte hinter ihnen ein riesiger Drache auf und fauchte sie an. Es war ein Wächter der Höhle. Astrid und Hicks versuchten zu fliehen, aber der Drache folgte ihnen und holte sie ein. Genau in diesem Moment stürzte sich Ohnezahn auf die beiden, packte sie und stieg mit ihnen hinauf. Sturmpfeil flog Ohnezahn hinterher. Außerhalb der Höhle stieg Astrid wieder auf ihren Drachen. Kurz vor dem Lager landeten sie. Hicks hatte sich entschlossen, Ohnezahn endgültig freizugeben. Alles gut, mein Freund. Du gehörst dorthin, mit ihr. Wir nicht. Das ist auch gut so. Wir finden schon einen Weg, wie wir... Plötzlich raschelte es im hohen Gras und ein weißer Kopf kam zum Vorschein. Hey! Sie ist uns gefolgt! Ohnezahn rannte zu seiner Liebsten. Ausgelassen liefen sie einen Hügel hinunter und tollten herum. Vielleicht müssen wir ja doch nicht Lebwohl sagen. In diesem Moment landete Raffnus neben ihnen. Ja. Raffnus? Habt ihr mich vermisst? Wie konntest du entkommen? Hab genervt, bis sie mich haben gehen lassen. Wie? Was? Grimmel hat dich gehen lassen? So dumm. Dem war ich zu viel. Alle denken immer, Raffnus wäre nerviger, aber... Warte, halt! Raffnus, überleg genau. Wurdest du verfolgt? Ich blicke nie zurück, nur nach vorn. Ohne Zahn! Ohne Zahn! Dann passierte es. Wie aus dem Nichts tauchte Grimmel unterhalb des Hügels auf, betäubte die Drachen und legte sie in Ketten. Als Hicks den Hügel hinunterrannte, hatte Grimmel ohne Zahn und die Drachendame an ein Holzgestell gebunden, das von seinen Drachen in die Lüfte gehoben wurde. Unser kleines Spiel ist hiermit beendet. Da kamen der Alpha-Drache und weitere Drachen zu Hilfe und wollten Grimmel angreifen. Aber der zielte mit seiner Armbrust auf die Drachendame. Pfeift sie zurück, Alpha! Es wäre doch zu schade, wenn auch sie sterben würde. Der Alpha-Drache erkannte die Gefahr und unterbrach den Angriff. Inzwischen waren auch die anderen auf die Aktion am Himmel aufmerksam geworden und liefen zu Hicks, Astrid und Raffnus. Rotzbacke verstand nicht, warum der Alpha den Angriff gestoppt hatte. Was machen die denn da? Die könnten ihn sich doch schnappen. Nicht, solange ihr Leben bedroht ist. Der Alpha brüllte Grimmel an. Das kannst du dir sparen. Der einzige Alpha, dem sie jetzt folgen, bin ich. Grimmel sah zu Hicks hinunter. Oh, mach dir keine Vorwürfe. Du hast dich bemüht. Aber ohne deinen Drachen bist du nichts. Grimmel pfiff und seine Drachen flogen mit ihm und den Nachtschatten aufs Meer hinaus, wo bereits die Schiffe der Drachenjäger auf ihn warteten. Ohnezahn brüllte und alle Drachen folgten ihnen. Die Freunde sahen sich ratlos an. Oh, das war ja echt toll. Was jetzt? Es ist, glaube ich, Zeit für Nummer zwei, Nummer eins zu werden. Astrid ging zu Hicks, der verzweifelt auf und ab ging. Sag nichts. Ich sag doch gar nichts. Ich hätte dich nicht mitnehmen dürfen. Er hätte mich nicht zurückgeflogen und sie wäre nicht gefolgt. Ja. Ich fühle mich wie der Versager von damals, bevor ich ohne Zahn kannte. Ja, das sehe ich. Stehst du jetzt nur da und sagst zu allem Ja? Hicks, du hast recht. Du stehst wieder ganz am Anfang. Aber ich war die Erste, die an dich geglaubt hat. Und seitdem muss ich mit ansehen, wie du dich dauernd in Frage stellst. Aber weißt du was? Der Mensch, der ich heute bin, der bin ich einzig und allein deinetwegen. Ich hab dir das nie erzählt, aber es ist so. Du bist der mutigste, dickköpfigste, zielstrebigste Trottel, den man sich vorstellen kann. Und das hast du nicht ohne Zahn zu verdanken. Mit ihm war es bloß... leichter. Ja, und jetzt wird es sehr viel schwerer. Also, was willst du unternehmen, Hicks? Vermutlich irgendwas Dummes. Das ist Hicks, wie ich ihn kenne. Schmeißt euch in die Rüstung. Wir holen sie uns zurück. Was? Der ist doch nicht mehr ganz dicht. Na also, das ist Material zum Heiraten. Endlich bist du bereit, treuer Schüler. Wie wollen wir uns unsere Drachen wiederholen? Wir haben keine Drachen. Vertraut mir. Hicks und seine Freunde zogen sich Flugrüstungen über, die Hicks entwickelt und gebaut hatte. Dann begaben sie sich auf die höchste Klippe. Raffnus ahnte schon, was Hicks vorhatte. Du willst, dass wir von der Klippe springen. In den Dingern. Was Besseres hast du nicht? Nein. Ihr seid das Beste, was ich habe. Oh. Ich bin dabei. Wer noch? Raffnus, das war mein Text. Dann los! Tempo! Die Freunde stürzten sich von der Klippe und flogen aufs Meer hinaus. Als sie die Schiffe erreicht hatten, waren die Drachenjäger gerade dabei, die Drachen wegzusperren. Sie hielten direkt aufs Hauptschiff zu, über dem Grimmel auf seiner Holzkonstruktion schwebte. Als die Drachen ihre Freunde sahen, brachen sie aus ihren Käfigen aus und griffen die Drachenjäger an. Hicks und die anderen landeten jetzt und unterstützten die Drachen beim Kampf. Astrid pfiff nach Sturmpfeil und sie brachte Hicks zu Ohnezahn. Als Sturmpfeil mit ihm über der Holzkonstruktion war, sprang Hicks ab. Ich komme ohne Zahn! Du denkst, dass ihm noch was an dir liegt? Dann wollen wir doch mal sehen, wen er folgt! Grimmel ließ den weißen Nachtschatten frei, sprang auf dessen Rücken und verschwand mit ihm in den Wolken. Schnell befreite Hicks jetzt ohne Zahn. Es tut mir leid, mein Freund. Alles. Und jetzt holen wir sie. Über den Wolken entdeckten sie dann Grimmel, der mit dem Drachen immer höher stieg. Wie kriegen wir ihn da runter, ohne ihr weh zu tun? Aber auch Hicks und Odenzahn wurden verfolgt von Grimmels bösartigen Drachen. Sie holten auf und nahmen Odenzahn in die Zange. Aber als die beiden Drachen Odenzahn berührten, wurden sie von Blitzen getroffen, die aus Odenzahns Körper schlugen. Die Spannung der Blitze war so stark, dass die zwei Drachen abgestoßen wurden und in die Tiefe stürzten. Odenzahn hatte Grimmel eingeholt und Hicks sprang nun auf den weißen Nachtschatten. Dabei stieß er Grimmel herunter, der aber noch einen Pfeil auf Odenzahn abschießen konnte. Grimmel hielt sich im letzten Moment an Hicks Prothese fest und baumelte nun in der Luft. Du wirst uns beide umbringen! Nur wegen eines Drachens? Ist das dein Plan? Als Hicks sah, dass Odenzahn getroffen war und abstürzte, sagte er zum weißen Nachtschatten: Rette, mein Freund. Hicks ließ sich mit Grimmel in die Tiefe fallen. Die Drachendame ging in einen Sturzflug über, fing Odenzahn und brachte ihren besinnungslosen Liebsten zu einer Klippe. Dann flog sie zu Hicks zurück. Als Hicks sie auf sich zukommen sah, löste er seine Prothese. Grimmel stürzte ins Meer. Und Hicks wurde vom weißen Nachtschatten noch rechtzeitig aufgefangen. Siehst du? Ich wusste, du gibst nach. Die Drachendame brachte Hicks zu Odenzahn. Kaum waren sie gelandet, kamen auch Hicks Freunde angeflogen. Sie hatten die Drachenjäger besiegt und die restlichen Drachen befreien können. Odenzahn kam wieder zu sich und Hicks strahlte ihn an. Hey, guten Morgen, mein Freund. Na also, man überrascht einen echt immer wieder. Hicks sah zur Drachendame rüber und lächelte. Jetzt gehört er dir. Odenzahn blickte aufs Meer hinaus und dann zu Hicks. Du hast recht, mein Freund. Es wird Zeit. Ich war so damit beschäftigt, für eine Welt zu kämpfen, die ich so gern wollte, dass ich ganz vergessen habe, was du dir wünschst. Du hast dich lange genug um uns gekümmert. Jetzt kümmert euch um euch selbst. Auch Astrid und die anderen entließen ihre Drachen in die Freiheit. Sturmfall, mein Liedchen. Dann und Abflug. Mach's gut, du scheußliche Bestie. Du musst mir fehlen. Der Abschied fiel allen Drachenreitern schwer. Sehr schwer. Liebevoll streichelte Hicks Odenzahn zum letzten Mal. Na los, Kumpel. Führe sie in die geheime Welt. Dort bist du in Sicherheit. viel sicherer, als du es bei mir sein kannst. Ist ja gut. Ich hab dich auch lieb. Und ich will, dass du frei bist. Unsere Welt hat euch nicht verdient. Noch nicht. Geh ohne Zahn. Geh. Noch einmal sahen sich beide an. Dann brüllte ohne Zahn zum Aufbruch. Alle Drachen stimmten mit ein und erhoben sich in die Lüfte. Lange sahen Hicks und sein Volk ihren guten Freunden hinterher. Monate vergingen. Und als der Winter anbrach, gaben sich Astrid und Hicks das Ja-Wort. Sie heirateten auf der Klippe, wo sie sich von ihren Drachen verabschiedet hatten. Jahre später erzählte Hicks seinen Kindern von den Drachen. Als ich jung war, hatten wir Drachen. Es gab große, grimmige Flugdrachen, die auf den Felskuppen nisteten wie gruselige, riesige Vögel. Kleine braune Krabbeldrachen, die in gut organisierten Rudeln Jagd auf Mäuse und Ratten machten. Aberwitzig gigantische Meeresdrachen, die 20-mal so groß waren wie Blauwale. Manche sagen, sie hätten sich wieder ins Meer zurückgezogen und hätten dem Menschen weder Zahn noch Knochen als Erinnerung zurückgelassen. Andere sagen wieder, das wären alles nur Ammenmärchen. Aber das macht mir nichts. Eines Tages, als Hicks mit seiner Frau und den Kindern einen Bootsausflug auf dem Meer machte, geschah etwas Seltsames. Als sie sich einer kleinen Insel näherten, flog ein schwarzer Drache auf das Boot zu und landete auf der Bugreling. Er fühlte sich in seinem Revier gestört und sah Hicks böse an. Hicks erkannte ihn sofort. Es war ohne Zahn. Hey, hallo mein Freund. Kennst du mich noch? Vorsichtig streckte Hicks die Hand aus. Ohne Zahn schnüffelte kurz an ihr und dann schmiss er Hicks um und schleckte ihn ab. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen, Kumpel. Die Kinder allerdings hatten ein wenig Angst, aber Astrid beruhigte sie. Er wird euren Vater nicht fressen. Funktioniert die Schwanzflosse noch? Muss wahrscheinlich mal wieder geölt und nachjustiert werden. Seht ihr, ist alles gut. Sie sind Freunde. Ja. Oh Mann! Hicks winkte seine Kinder zu sich heran. Kommt! Geh schon, ist alles gut. Kommt her! Er tut euch nichts. Haltet ihm die Hand hin. So, ja? Ja, genau. Lasst ihn zu euch kommen. Ohne Zahn kam näher und drückte seine Nase gegen die Hände der Kinder. Und schon wenig später flogen Hicks und die beiden Kleinen auf Ohne Zahns Rücken durch die Luft. Die Kinder jubelten und freuten sich. Dann tauchte auch Ohne Zahns Liebste auf, aber nicht allein. Auch sie hatte inzwischen Nachwuchs bekommen. Und Hicks? Nun ja, er war jetzt der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Die Legende sagt, wenn die Erde bebt oder Lava spuckt, dann lassen die Drachen uns wissen, dass sie immer noch da sind. Und darauf warten, dass wir lernen, miteinander auszukommen. Ja, die Welt glaubt, dass die Drachen verschwunden sind, falls es sie überhaupt jemals gab. Aber wir aus Berg, wir wissen es besser. Und wir werden dieses Geheimnis hüten, bis die Zeit kommt, dass die Drachen zurückkehren können. In Frieden.